Erster der Hohepriester fragte, ist das richtig? Zweiter Stephanus sagte, Brüder und Väter, hört zu. Gott zeigte sich Abraham in Mesopotamien, bevor er nach Haran ging. Dritter Gott sagte zu Abraham, verlasse dein Land und deine Familie. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vierter Abraham verließ das Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Nach dem Tod seines Vaters brachte Gott ihn in dieses Land, wo ihr jetzt wohnt. Fünfter Gott gab Abraham kein eigenes Land. Aber Gott versprach, ihm und seinen Kindern dieses Land zu geben. Das war, als Abraham noch keine Kinder hatte. Sechster Gott sagte, deine Kinder werden in einem fremden Land leben. Sie werden dort schlecht behandelt für 400 Jahre. Siebter aber ich werde das Volk bestrafen, dem sie dienen müssen, sagte Gott. Danach werden sie frei sein und mir hier dienen. Achter Gott gab Abraham die Beschneidung als Zeichen. Abraham hatte einen Sohn, Isaak, und beschnitt ihn am achten Tag. Isaak hatte Jakob und Jakob hatte 12 Söhne. Neunter die Söhne Jakobs waren neidisch auf Josef. Sie verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war bei Josef. Zehnter Gott half Josef in allen Schwierigkeiten. Er machte Josef klug und beliebt bei Pharao, dem König von Ägypten. Pharao machte Josef zum Herrscher über Ägypten und sein Haus. Elfter es gab eine große Hungersnot in Ägypten und Kanaan. Unsere Vorfahren hatten nichts zu essen. Zwölfter Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab. Er schickte unsere Vorfahren dorthin. Dreizehnter beim zweiten Mal erkannte Josef seine Brüder. Pharao erfuhr, wer Josefs Familie war. Vierzehnter Josef schickte Boten und ließ seinen Vater Jakob und seine ganze Familie kommen. Es waren 75 Menschen. Fünfzehnter Jakob ging nach Ägypten und starb dort. Auch unsere Vorfahren starben dort. Sechzehnter Mann brachte sie nach Sichem und begrub sie in dem Grab, das Abraham gekauft hatte. Siebzehnten Gottes Versprechen an Abraham sollte in Erfüllung gehen. Das Volk wurde in Ägypten immer größer. Achtzehnter dann kam ein neuer König in Ägypten, der Josef nicht kannte. Neunzehnter dieser König betrog unser Volk. Er zwang unsere Vorfahren, ihre Babys wegzugeben, damit sie nicht leben konnten. Zwanzigster in dieser Zeit wurde Mose geboren. Gott freute sich über ihn. Mose wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters versteckt. 21. als Mose weggegeben wurde, fand ihn die Tochter des Pharao. Sie zog ihn wie ihren eigenen Sohn auf. 22. Mose lernte viel von den Ägyptern. Er war stark in seinen Worten und Taten. 23. als Mose 40 Jahre alt war, wollte er seine Brüder, das Volk Israel, besuchen. 24. er sah, wie ein Ägypter einen Israeliten schlecht behandelte. Mose half dem Israeliten und tötete den Ägypter. 25. Mose dachte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott sie durch ihn retten wollte. Aber sie verstanden es nicht. 26. Am nächsten Tag sah Mose 2 Israeliten streiten. Er wollte Frieden stiften und sagte, Männer, ihr seid Brüder. Warum streitet ihr? 27. Aber der Mann, der den anderen schlug, stieß Mose weg und sagte, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? 28. Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? 29. Mose floh und lebte im Land Midian. Dort bekam er 2 Söhne. 30. Nach 40 Jahren sah Mose in der Wüste Sinai einen Engel. Der Engel war in einem brennenden Busch. 31. Mose war überrascht und wollte sich das genauer ansehen. Da hörte er die Stimme des Herrn. 32. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Mose hatte Angst und traute sich nicht hinzusehen. 33. Der Herr sagte zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. 34. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten schlecht behandelt wird. Ich habe ihr Leid gehört und bin gekommen, um sie zu befreien. Ich werde dich nach Ägypten schicken. 35. Die Israeliten hatten Mose abgelehnt und gesagt, wer hat dich zum Herrscher und Richter gemacht? Aber Gott schickte ihn als Herrscher und Retter. Er schickte ihn mit Hilfe des Engels, den Mose im brennenden Busch gesehen hatte. 36. Mose führte das Volk aus Ägypten. Er tat Wunder in Ägypten, am Roten Meer und in der Wüste, 40 Jahre lang. 37. Mose sagte zu den Israeliten, Gott wird einen Propheten aus eurem Volk schicken, so wie er mich geschickt hat. 38. Mose war mit dem Volk in der Wüste. Er sprach mit dem Engel auf dem Berg Sinai. Er bekam wichtige Worte, um sie uns zu geben. 39. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf Mose hören. Sie lehnten ihn ab und wollten lieber nach Ägypten zurück. 40. Sie sagten zu Aaron, mach uns Götter, die uns führen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist, der uns aus Ägypten geführt hat. 41. Sie machten ein goldenes Kalb und brachten ihm Opfer. Sie freuten sich über das, was sie selbst gemacht hatten. 42. Gott wandte sich von ihnen ab und ließ sie die Sterne anbeten. So steht es schon bei den Propheten, Israel, habt ihr mir wirklich 40 Jahre lang Opfer in der Wüste gebracht? 43. Nein, ihr habt das Zelt des Moloch und den Stern des Gottes Romfan getragen. Das sind Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Deshalb werde ich euch weit wegbringen, bis nach Babylon. 44. Das Zelt, in dem Gott war, war bei unseren Vorfahren in der Wüste. Gott hatte Mose gesagt, wie er es bauen sollte. Mose baute es nach dem Bild, das er gesehen hatte. 45. Unsere Vorfahren bekamen dieses Zelt und brachten es mit Josua in das Land der anderen Völker. Gott vertrieb diese Völker vor unseren Vorfahren her. Das ging so bis zu den Tagen von David. 46. David gefiel Gott und bat darum, einen Ort für Gott, das Haus Jakob, zu finden. 47. Salomo baute dann ein Haus für Gott. 48. Aber der höchste Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschen gebaut wurden. So sagt es der Prophet, 49. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Platz für meine Füße. Was für ein Haus könnt ihr mir bauen, fragt der Herr. Wo soll ich ruhen? 50. Habe ich nicht alles selbst gemacht? 51. Ihr seid stur und hört nicht auf Gott. Ihr verschließt eure Herzen und Ohren für Gott. Ihr kämpft immer gegen den Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. 52. Welchen Propheten haben eure Vorfahren nicht verfolgt? Sie haben sogar die getötet, die angekündigt haben, dass der Gerechte kommen wird. Und ihr habt diesen Gerechten verraten und getötet. 53. Ihr habt Gottes Gesetz durch Engel bekommen, aber ihr habt es nicht befolgt. 54. Als die Leute das hörten, wurden sie sehr wütend und knirschten mit den Zähnen. 55. Aber Stephanus war voll vom Heiligen Geist. Er schaute zum Himmel und sah Gottes Herrlichkeit und Jesus, der rechts von Gott stand. 56. Er sagte, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn rechts von Gott stehen. 57. Da schrien die Leute laut, hielten sich die Ohren zu und stürmten auf Stephanus los. 58. Sie zerrten ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider vor den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus ab. 59. Während sie Stephanus steinigten, betete er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. 60. Dann kniete er nieder und rief laut, Herr, bestrafe sie nicht für diese Sünde. Nachdem er das gesagt hatte, starb er.